الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، الحديث 98 بعد 200، وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما علمتكم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذ نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فكيف نصلي عليك إذ نحن صليك في صلاتنا؟ هذا عند ابن خزيمة. الحديث الأول في صحيح مسلم. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت في أحاديث مختلفة وفي سبع صيغ، يعني في سبع صيغ يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا الله سبحانه وتعالى بها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلموا تسليما، وما المعنى فيها عظيم. اللهم صل على محمد، أو هنا بارك على محمد. صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وأما صلاة الله على النبي هي مباركة الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى بارك على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الله يصلي على النبي، المعنى أنه يبارك النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة تصلي على النبي، المعنى أن الملائكة تدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصيغة هذه اللهم صلي على محمد، انتبهوا يا أخوة، لم يأتي في هذه الصيغة، لم يأتي في هذه الصيغة لفظ سيدنا، ما في لفظ سيدنا، فأنت تلتزم بهذا اللفظ الذي ثبت ولا تأتي بلفظ آخر، ولا تأتي بلفظ آخر. وأما قوله قولوا فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد قال بذلك جماعة من السلف والأئمة والشافعي وإسحاق وغيرهم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بهذه الكيفية التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكيفيات السبع التي ذكرناها. وهنا ثبت لفظ الآل على آل محمد وعلى آل إبراهيم، فيصلى أيضا على آل محمد وآل إبراهيم. من هم الآل؟ هم قال بعض أهل العلم الذين حرمت عليهم الزكاة، وهم آل علي، آل جعفر، آل عقيل، آل العباس، هذول آل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الآل هم العلماء، علماء الأمة. وقيل الآل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الآل هو كل مؤمن، كل مؤمن. ولكن زيد بن أرقم الصحابي رضي الله عليه فسر الآل بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس. والصلاة هنا كيف نصلي عليك في صلاتنا، أي كيف ندعو لك في صلاتنا، في الصلاة الشرعية كيف ندعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلوا اللهم صلي على محمد وعلى محمد. في أيضا يعني مثلا في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه هيئة. اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، في هذه كلها. وأنا أنصح لذلك بالرجوع إلى كتاب للشيخ الألباني رحمه الله تعالى اسمه صفة صلاة النبي، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الهيئات التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث نما 298، حديث نما 298 von سبل السلام، وعن أبي مسعود الأنصاري. von أبي مسعود الأنصاري، das ist ein Gefährte von unserem Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم، ist أبو مسعود الأنصاري، عقبة بن عامر، عقبة بن عامر بن ثعلبة، sagte بشير بن سعد sagte O Prophet, O Gesandter Allahs, Allah hat uns befohlen, dass wir nusalli alik. Nusalli alik, das bedeutet, dass wir Dua für dich im Gebet machen. Dass wir Bittgebet für dich in unserem Gebet machen. Das wird, wie sollen wir das tun? Wie sollen wir das tun im Gebet? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. او الله schenke dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم und sein Al, das wird seine Familie, seinen Gefährten, seinen Anhängern, Heil und Segen. Wie du das mit Ibrahim عليه السلام gemacht hast. Und mit seiner Familie. وبارك على محمد وعلى آل محمد، هو الله segne den Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم und Familie und so weiter. Wie du das mit Ibrahim عليه السلام gemacht hast, إنك حميد مجيد. Das ist dieses natürlich dieses Tashahud, was wir im Gebet machen. Was wir im Gebet machen. Das Hadith ist bei Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat die Sahaba, hat seinen Gefährten, die ihm Heil und Segen schenken im Gebet. Und aufpassen, Barakallahu fikum. Das Wort, das arabische Wort, was hier benutzt wird, das heißt Salah. Salah ist normalerweise Bittgebet. Bittgebet. Und hier, wie können wir für dich beten? Und Allah sagt im Koran, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Allah und seine Engel يصلون على النبي. Was bedeutet hier يصلون؟ Beten für den Propheten. Was bedeutet Allah betet für ihn und die Engel betet für ihn. Allah betet für ihn, das heißt Allah schenkt ihm Segen und segnet ihn. Und die Engel beten für ihn, das bedeutet die Engel bitten Allah darum, dass Allah den Propheten segnet und sein Bittgebet annimmt. Das ist die Bedeutung, weil manche Leute, wenn sie das lesen, wenn wir sagen, sallallahu alaihi wa sallam, sagen ja, wie, hat Allah gebetet für ihn? Also die denken, dass es dieses Gebet hier heißt, dass das rituelle Gebet gemeint wird. Nein, das Gebet heißt eigentlich, Bittgebet zu leisten, das gute Bittgebet. Es gibt ein rituales Gebet, das wir mit Sujud und Rukuh, mit Niederwerfung und mit Verbeugung und sowas machen. Das ist total was anderes, als was hier gemeint wird. Hier wird gemeint das andere, das Bittgebet wird hier gemacht. Deshalb, wie macht man das im Gebet? Da sagt man diese Form. Es gibt hier sieben Formen. Das wird, es gibt sieben Arten, wie man dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segen und Heil und Frieden schenkt im Gebet. Eins davon ist das. Was wir schon erwähnt haben. Und man merkt hier, dass der Gefährte dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat: O Gesandte Allahs, Allah hat uns befohlen, dass wir für dich bitten. Wie machen wir das? Im Gebet, im Ritual, im Gebet heißt das. Er hat ihm gesagt, sag, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Er hat hier nicht gesagt, ala Sayyidina. Er hat nicht gesagt, Sayyidina. So sagt unser Führer oder unser Herr. Er hat das nicht gesagt. Sondern der Prophet sagte, ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Deshalb richtig ist, dass du so machst, wie das hier steht. Oder in diesen sieben, in den anderen Arten. Aber du musst, wenn du eine Art, eine andere Art benutzt im Gebet, dann sollst du das richtig machen und richtig lernen. Und du kannst nicht Wörter vermischen. Das ist ein Teil von hier, ein Teil von hier. Nein, das geht nicht. Dann sollst du ein Bittgebet davon nehmen in deinem Gebet. Warum? Weil das Pflicht ist. Wo ist der Beweis der Verpflichtung? Weil der Prophet sagte, Kulu, sagt, er hat befohlen damit. Er hat befohlen damit, dass wir das im Gebet sagen. Shafi'i und viele Gelehrten, die sagen, das ist der Beweis, dass man im Gebet dieses Bittgebet sagt und dass man dem Propheten Heil und Segen schenkt und natürlich auch Al-Al. Al-Al, normalerweise, wenn du das Wort Al hörst im Arabischen, das wird Familie. Das wird, wir sagen zum Beispiel, Al-Ahmed, das wird Familie von Ahmed. Al-Ali, Familie von Ali. Wer sind seine Familien? Seine Frau, seine Kinder und so weiter. Hier sagt er Ali Muhammad. Wer sind Ali Muhammad? Wer sind die Familie von unserem Propheten Muhammad, die hier gemeint werden? Die sind die Gläubigen, die kein Zakat nehmen dürfen. Zayd ibn Arqam sagte, die sind die Familie von Ali, die Familie von Ja'far, die Familie von Aqil und die Familie von Al-Abbas, radwallahu alayhi, die Gläubigen von ihnen. Andere Gelehrten sagen, das ist nicht nur diese Leute gemeint. Das sind alle Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie sind seine Familie, weil sie ihm gefolgt haben und seine Religion angenommen haben. Andere Gelehrten sagen, dass wir damit gemeint auch die Gelehrten, die auf dem Weg vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind. Andere Gelehrten sagen, die sind alle Gläubigen. Die sind die Familie von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man die Sache so sieht, da kann man alles darunter verstehen. Aber hauptsächlich die Gläubigen. Das bedeutet Familie vom Propheten Abu Lahab. Abu Lahab ist doch der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der gehört zur Familie vom Propheten. Aber wird er damit gemeint hier? Natürlich nicht. Deshalb sagen wir, das ist Al-Ali, das sind die Familie von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, dieses Gebet hat schöne Bedeutung. Dass du dem Propheten Heil und Segen schenkst und dass du Allah darum bittest, dass Allah den Propheten segnet und Allah hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesegnet. Und du machst das immer so. Und das ist Pflicht in deinem Gebet. So sagen. Wallahu ta'ala ala. Wa alam. Für mich ist wichtig, dass man das versteht. Barakallahu fikum. Sallallahu, das bedeutet, Allah segnet den Propheten. Wir und die Engel und die Geschöpfe, wenn wir für den Propheten Nusalli ala Nabi, das bedeutet, wir bitten Allah darum, dass Allah dem Propheten Heil, Segen, Frieden und so weiter schenkt. Man sollte diese Arten von As-Salah ala Nabi, man sagt As-Salah al-Ibrahimiyya, man sollte diese Arten lernen. Und wenn du eins davon benutzt, dann kannst du einen davon benutzen. Aber so wie das vom Propheten Muhammad sallam beigebracht worden ist und nicht, dass du verschiedene Wörter von deinem Kopf holst, wie manche Leute, die sagen verschiedene Wörter von sich selber. Das geht nicht, weil das Bittgebet ist, was man im Gebet sagt Und das ist verpflichtend sozusagen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. uns beigebracht hat. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم الأولى اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم وفي رواية مسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال الحديث إذا تشهد أحدكم مطلق يعني يفهم منه التشهد الأول والأخير ولكن رواية مسلم فليقل ذلك أو إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير يعني في آخر الصلاة في آخر تشهد وليس في التشهد الوسطي لصلاة المغرب والظهر والعصر والعشاء إنما في التشهد الأخير يعني قبل ما الإنسان بعد ما ينتهي من التشهد الأخير والدليل حديث والحديث عفوا والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر يعني أن تستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتن المحرمات ومن شر فتن المسيح الدجال وطبعا الجمهور يعني العلماء قالوا بالاستحباب قالوا بالندب قالوا مندوب ولكن يا أخوة الظاهر الوجوب ليش الوجوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله من أربع أمر فليستعذ بالله من أربع بل أن طاووس أمر ابنه بإعادة الصلاة لما ما استعاذه وفي هذا الحديث دليلا على عذاب القبر ليش؟ قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أما فتنة المحيا فهي الامتحانات التي يتعرض لها الإنسان في حياته والممات الفتنة عند الموت لما تأتيه الملائكة وكذا وهذه المسألة وقيل أنه يراد به فتنة القبر يعني السؤال في القبر ومن فتنة المسيح الدجال الدجال هو ذلك الكذاب الذي سيدعي أنه رب وفتنته عظيمة ثمي المسيح الدجال قيل لأن عينه ممسوحة وقيل لمسحه الأرض لذلك قيل المسيح الدجال ليس المسيح عيسى عليه السلام وإنما المسيح الدجال فيستعيذ الإنسان من هذه الفتن الفتن المعنى بالفتنة الامتحان والاختبار الامتحان والاختبار يعني أنت تطلب من الله العون وتطلب من الله تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الفتن بحيث ما تضل وما تكون من أولئك الذين يتبعون الفتنة وهذا يقال في آخر الصلاة تعلم الإنسان هذا الدعاء القول بالوجوب جيد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حديث 299 حديث نما 299 أبو هريرة رضوان الله عليه زاكته در قزنت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكته Wenn jemand von euch تشهد macht was haben wir gesagt was bedeutet تشهد Wenn du sagst, At-Tahiyyatu lillahi, Salawat Tayyibat, dann sagst du, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, so weiter. Iza tashahada ahadukum, wenn du dieses Tashahud machst, falyasta'id billahi min arba', dann sollte man Zuflucht bei Allah vor vier Dingen suchen. Du sollst dann bei Allah subhanahu wa ta'ala Zuflucht suchen vor vier Dingen. Man sollte sagen, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor der Strafe von Jahannam. Wa min azab al-qabr. Und vor der Strafe im Grab, vor der Peinigung im Grab. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Und von der Prüfung im Leben und beim Tod. Und vor der bösen Prüfung der übertrieben lügende Messias, der im Lügen übertreibt, Messias, al-Masih al-Dajjal. Das ist bei Bukhari Muslim. Bei Muslim gibt es noch eine zusätzliche Überlieferung. Wenn jemand von euch beim letzten Tashahud zu Ende ist, wenn jemand von euch nach dem letzten Tashahud ist, dann sagt man das. Das wird vor dem Ende des Gebetes sagst du diese vier Wörter. Du suchst Zuflucht bei Allah vor diesen vier Wörtern. Die Gelehrten sagen, diese vier Wörter sind Pflicht im Gebet zu sagen. Das wird in deinem Gebet musst du das sagen. Das sagt Ibn Hazm und das sagen Al-Zahiriyya. Und andere Gelehrten sagen, das ist eine empfehlenswertes Bittgebet. Aber eigentlich, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, er hat uns damit befohlen. Er hat uns damit befohlen. Und deshalb die richtige Aussage ist, Wallahu a'lam, dass man das sagt als Pflicht vor Ende des Gebetes nach dem Tashahud. Was bedeutet hier Tashahud? Das wird beides zusammen. At-Tahiyyatu lillah bis zu Ende, dann Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beide heißen Tashahud sozusagen im Gebet. Beide. Dann, wenn du zu Ende bist, dann sagst du, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu min fitnati al-mahya wal-mat wa min fitnati al-mahya wal-mat wa min sharri fitnati al-masih al-dajjal. Das sagst du, das lernst du. Das ist leicht, die sind vier Wörter. Sind nicht viel. Wenn du jeden Tag ein Wort davon hörst, dann in vier Tagen hast du das Ganze gelernt. Und wenn du ein paar Mal das versuchst, dann Alhamdulillah Rabbil Alamin, du hast das geschafft. Alle vier musst du das sagen, so wie dieses Hadith ist. Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, wa min azab al-qabr, wa min fitnat al-mahya wal-mat, wa min sharri fitnat al-masih al-dajjal. Diese. Was bedeutet azab jahannam? Ist klar, Peinigung in der Hölle. Das bedeutet, du suchst Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass du in der Hölle gefoltert wirst. Zweitens, wenn Adab al-Qabr, das ist die Folterung im Grab. Und das ist der Beweis, dass Peinigung im Grab vorhanden ist. Und das ist ein Beweis dafür. Drittens, Fitnat al-Mahya wal-Mamat, das ist die Prüfung im Leben und die Prüfung beim Sterben. Die Gelehrten sagen, die Prüfungen im Leben, die sind verschieden. Wir werden jeden Tag geprüft. Also du suchst Zuflucht bei Allah, dass du nicht durchfällst. Dass du, wenn Allah dich prüft, dass du standhaft bleibst, dass du Geduld zeigst und dass du das machst, was Allah von dir will. Fitnat al-Mamat, das ist auch die Prüfung beim Sterben. Was ist Prüfung beim Sterben? Wenn die Engel kommen. Wenn die Engel kommen und wenn die Teufel kommen und die Teufel, die sagen dir, glaube nicht an Allah. oder sagt etwas, dass du kein Muslim bist. Und dann kommen die Engel, die wollen deine Seele mitnehmen. Das ist eine Meinung oder eine Ansicht. Eine andere Ansicht von den Gelehrten ist Fitnat al-Mamat, das bedeutet die Prüfung beim Sterben. Die Gelehrten sagen, das bedeutet die Frage im Grab. Die Frage, die Befragung im Grab. Weil wenn jemand begraben wird, jeder, der begraben wird, wird von zwei Engeln gefragt. Wer ist dein Gott? Was ist deine Religion? Und was sagst du zu dem guten Mann, der zu euch gesandt worden ist? Der Gläubige, wenn Allah ihn befestigt, der sagt, meine Religion ist Islam, mein Gott ist Allah und mein Prophet ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn man nicht richtig stark im Glauben ist, dann wird man nicht antworten, dann wird man im Grab, wal'iyadu billah, gefoltert. Und das vierte Wort ist, وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ Wer ist Al-Masih al-Dajjal? Al-Dajjal ist der Lügner. Und der wurde Al-Masih genannt, weil er nur ein Auge hat. Und die andere Auge ist nicht zu sehen. Also das ist wie Haut, normales Haut. Ja, das ist Al-Masih al-Dajjal. Oder die anderen sagen, ja, weil er die Erde sozusagen, weil er die Erde besuchen wird. Das wird jede Ecke, wird er dort sein. Dieser Dajjal wird kommen und er wird am Anfang sagen, der wäre Prophet. Und dann wird er sagen, der wäre Gott. Und das ist eine große Prüfung für die Menschen. Weil dieser Mann sagen wird, regne, dann wird es regnen. Wenn er sagt zum Beispiel, der wird eine Person mit Schwert zwei Teile schneiden und dann sagt er, die Person komm, dann kommt die Person lebendig. Wenn die Menschen das sehen, wenn die keinen richtigen Glauben haben, die werden ihm folgen. Die werden ihn als Gott nehmen. Deshalb in jedem Gebet sagen wir, oh Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor dieser Prüfung. Mit diesem Al-Masih al-Dajjal, derjenige, der übertreibt in Lügen, indem er behaupten wird, der wäre Gott. Möge Allah uns bewahren. Das heißt, dieses Bittgebet sagt man nach dem letzten Tashahud. Was ist nach dem letzten Tashahud? Sagst At-Tahiyyatu Lillahi, Salawatu Tayyibatu, Salamu ala Nabi und so weiter. Dann sagst du Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad bis Innaka Hamidun Majid. Dann sagst du Allahumma inni a'udhu bika min adhabi Jahannam. Wa min adhabi al-Qabr. Wa min fitnati al-Mahya wa al-Mamat. Wa min sharri fitnati al-Masih al-Dajjal. Kannst du dann das Gebet zu Ende bringen? Ja, du kannst. Aber man kann auch noch hier Bittgebete sagen. Man kann noch Bittgebete sagen. وعن أبي بكر الصديق وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أنه عفوا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. إذن هذا الدعاء بارك الله فيكم يشرع بعد متى يشرع هنا؟ يشرع بعد التعوذ من الأمور الأربع بعد. وأتى الحديث طبعا مطلق ولكن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد طبعا بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة قال فليتخير من الدعاء ما شاء. بعدين أنت ادعو كما تحب. تخير أنت اختار من الدعاء ما تشاء. وهذا أحد الأدعية. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فيه الإقرار على النفس بأن الإنسان ظلم نفسه بأنه عصى الله سبحانه وتعالى. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني اللي يغفر هو أنت فقط يا ربي. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، أي تطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى والرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. وفيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه سبحانه وتعالى. هناك أيضا أدعية أخرى يعني تقولها كما تحب، يعني ليس لازم أن تقول نفس الدعاء، ولكن هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبو بكر، أبا بكر رضي الله عليه، فتستطيع تقول. والدليل على هذا أن كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم حول ذلك ندندن أنا ومعاذ، الحديث في صحيح أبي داود. يعني تدعو بأي لفظ تشاء، دندن حول هذا الأمر، يعني حوالي، يعني ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأبي بكر فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إذا غفرت لي ورحمتني وإنك تدخلني الجنة. فهذا الرجل ما كان يعرف هذه الأمور كلها، فقال أنا أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ولا أفهم دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني هذه الدندنة سماها دندنة، لماذا دندنة؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو يقول من الله، فهو ما يسمعها كلها، سبحان الله. نعم، فقال حول ذلك أنه دندن أنا ومعاذ، والحديث صحيح أبي داود. إذا بارك الله فيكم، يختار من الدعاء، يعني مثلا بعد ما تنتهي تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر فتنة محمد مشرفة المسيح الدجال، ثم تستطيع تقول مثلا اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم عافني، اللهم وسع لي في رزقي، كما تحب كما تحب. وهنا مسألة، هنا مسألة، هل يدعى بلغة أخرى؟ طبعا هناك من أهل العلم يقول لا، ولكن والله تعالى على علم، هذا الحديث دليل حول هذا ندندن أنا ومعاذ، أنه دندن أيضا ولو بالألماني، معلش المهم ادعو الله سبحانه وتعالى حتى بالكردية بلاس. اللهم زوجني. نعم. بارك الله فيكم. حديث نوما دغاي هندت في زند بالد تو اندي mit dem Gebet und mit dem Kapitel des Gebetes. Es gibt noch 10 Hadithe, dann, barakallahu fikum, kommen wir zu Ende dieses Kapitels. An Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr radhiyallahu alayhi, sagte, O Gesandter Allahs, bring mir ein Bittgebet bei, dass ich dieses Bittgebet in meinem Gebet benutze. Der Prophet sagte ihm, sag, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Herr, O Allah, ich habe mit meiner Seele Unrecht getan, ein großes Unrecht. Wala yaghfiru dhunuba illa ant. Und keiner verzeiht die Sünden außer Allah, außer dir. Faghfir li, verzeih mir, maghfiratan min indak. Eine Verzeihung von dir. Warhamni. Hamni, das bedeutet, sei mir gnädig oder schenk mir Barmherzigkeit. Innaka anta al-Ghafur al-Rahim. Wahrlich, du bist der Allverzeiher und allbarmherzig. Allgnädig. Dass du verzeihst und du schenkst Gnade. Dieses Bittgebet sagt man am Ende des Gebetes, nachdem man At-Tahiyyatu gesagt hat, nachdem man Allahumma salli ala Muhammad gesagt hat, nachdem man gesagt hat, Allahumma inni a'udhu bika min azabi Jahannam, min azab al-Qabr, danach machst du ein Bittgebet, wie du willst. Das ist nicht unbedingt dieses Bittgebet. Du kannst auch was anderes sagen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man kann sich aussuchen von Bittgebeten, was man sagen will am Ende des Gebetes. Und die Bedeutung dieses Hadithes ist sehr schön. Die Bedeutung dieses Hadithes ist sehr schön. Und zwar, Man gibt zu, oh Allah, ich habe Sünden begangen, weil wir schwach sind und wir machen Sünden. Und nur Allah kann die Sünden verzeihen. Dann verzeih mir und schenk mir Barmherzigkeit. Du verlangst von dem, der dich erschaffen hat, der dir alles gegeben hat, dass er dir verzeiht. Und du musst wissen, dass Allah annimmt. Du kannst es sofort bekommen oder du kannst es später bekommen. Du kannst es, das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir diese Sache. Wenn du dieses Bittgebet nicht lernst oder nicht gelernt hast, dann kannst du was anderes sagen. Was anderes. Sagst, oh Allah, verzeih mir, gib mir ein Vermögen, gib mir das, kein Problem. Wie du willst. Weil der Prophet sagte, verliert der Khayyar mir du'a immer. Der sollte vom Bittgebet auswählen, was er will. Und hier gibt es noch eine Überlieferung, die sehr schön ist. Und zwar, der Prophet Muhammad s.a.w. war mit Mu'ad zusammen. Mit Mu'ad, Mu'ad ibn Jabal, ein Gefährte vom Prophet Muhammad s.a.w., der viel Wissen gehabt hat. Und er hat mit ihm gesprochen, dann kam ein Mann. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, was sagst du in deinem Gebet? Vom Bittgebet. Was sagst du vom Bittgebet in deinem Gebet? Der Mann sagte, ich mache Tahiyatu und dann As-Salah ala Nabi. Und dann sage ich, O Allah, ich bitte dich um Paradies und ich suche Zuflucht bei dir vor der Hölle. Das wird. Er bittet Allah um Paradies und er sucht Zuflucht von der Hölle. Und ich weiß nicht, was du und Muaz flüstert. Was ihr flüstert, verstehe ich das nicht. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wir flüstern um Muaz und ich. Also wir reden nur um diese Sache. Und deshalb sagen die Gelehrten, der hat natürlich ein Wort benutzt hier, nur Dendin. Dendana ist, wenn man so spricht. Du verstehst das nicht, ne? Dieser Mann hat gehört, wie der Prophet s.a.w. und Muad Bittgebet sagen. Oder wie der Prophet Muhammad s.a.w. Muad Bittgebet beibringt. Aber der Mann, der weiß das nicht alles. Deshalb sagt er nur in seinem Gebet, oh Allah, gib mir das Paradies. Und lass mich fern von der Hölle. Der Prophet sagt ihm, um diese Sache machen wir die Bittgebete, Muad und ich. Und hier kommen wir zu einer Frage, vielleicht die wichtig ist. Und zwar, wenn man auf Arabisch diese Bittgebete nicht kann, du kannst es nicht auf Arabisch sagen, kannst du das auf Deutsch sagen? Kannst du das auf Kurdisch oder auf Türkisch und so weiter? Manche Gelehrten sagen, nein, du darfst das nicht, weil du die Bittgebete auf Arabisch sagst. Aber eigentlich, wenn man dieses Hadith hier nimmt, um diese Sache reden wir, dann könnte man sagen, ja, du kannst das machen, auch auf Deutsch. Aber besser ist für dich, dass du das lernst, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat und beigebracht hat. Weil du hier zwei Belohnungen bekommst. Erstmal, dass du die Sunna vom Propheten praktizierst und dann auch, dass du das Bittgebet sagst. Das ist besser für dich. Aber wenn du jetzt nicht weißt, wenn jemand neu im Islam ist, der kann kein Arabisch, was sollen wir mit ihm machen? Sollen wir ihm sagen, sag alle Bittgebete so, wie sie sind? Nein. Der kann auf Deutsch auch sagen und der lernt langsam. Zum Beispiel dieses Bittgebet oder das andere, was wir vorhin gesagt haben. Das braucht man nicht viel zu lernen. Du brauchst, sag mal, 8 Tage dafür, 10 Tage dafür, 20 Tage, 1 Monat. 1 Monat kannst du das nicht lernen, doch, in diesem Monat. Aber wenn du mit Gebet sagen willst, dann sag das in deiner Sprache. Aber wenn du Allah um etwas bitten willst und du kannst das nicht auf Arabisch, was sollst du machen? Dann kannst du das auch in deiner Sprache sagen. Kein Problem, inshallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Das heißt, für uns ist wichtig, nochmal Barakallahu fikum, jetzt, du hast Al-Tahiyyat gesagt, du hast As-Salah al-Nabi gemacht, Und dann hast du Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam und so. Und dann kannst du mit Gebet sagen, wie du willst. Dann kommt es zu Ende des Gebetes. Wir wollen das Gebet beenden. Wie beenden wir das Gebet? وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح. إيه لحظة بس. The Prophet كان صليت قال وائل بن حجر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله. اختلف في تصحيح وتضعيف هذا الحديث وخاصة بالنسبة لزيادة بركاته، لهذه الزيادة بالذات اللي هي بركاته، فكثير من أهل العلم قالوا أن هذه الزيادة ضعيفة، بل قالوا متروكة، يعني ما تؤخذ. الآخرون قالوا بل تؤخذ. وهناك من أهل العلم من يقول أنه يسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما على الشمال فيقول السلام عليكم ورحمة الله بلى وبركاته. وهذه من صيغ التسليم. وطبعا التسليم بارك الله فيكم في الصلاة واجب. تفضل. طبعا والتسليمتين في الصلاة، التسليمتين في الصلاة عليها أحاديث كثيرة ساقها أكثر من 15 صحابي. الصحابة رضي الله عليهم ساقوا أكثر من 15 من الصحابة ساقوا هذا الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها السلام، يعني الصلاة تنتهي بالسلام، والسلام يكون بهيئات، ويكون السلام بهيئات. الهيئة الأولى بارك الله فيكم أن يقول على اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى اليسار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إن كان يرى أنه يصح لفظ بركاته. الأمر الثاني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا صحيح، يعني هذه هي جزء أن يفعلها الإنسان. النوع الثاني أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا أيضا ثابت. ثالثا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعلى اليسار السلام عليكم، وهذا ثابت. وأن يسلم على اليمين فقط السلام عليكم، وهذا المسنون عند الإمام مالك، واستدل المالكية على كفاية التسليم الواحدة بعمل أهل المدينة. ولكن بارك الله فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، يعني ينحرف إلى الجهتين بحيث يرى بياض خده، يعني هكذا وهكذا ينحرف، ولا يفعل كما يفعل البعض. يا أخوة يفعل، انتبهوا، بعض الناس يفعل هكذا، يضرب أول شيء رأسه لتحت هيك، السلام عليكم ورحمة الله، يضرب مرتين السلام عليكم. هذه الضربتين ما بدها مباشرة هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وبذلك تنتهي الصلاة. إذن بارك الله فيكم، نحن بدأنا من أول الصلاة، الآن انتهينا بالنسبة إلى الصلاة بهذه الأحاديث التي ذكرناها جميعا. ثم سيأتي فيما بعد الأحاديث الواردة في الأذكار بعد الصلاة. الأذكار يعني ماذا نقول بعد الصلاة، هذا سيأتي فيما بعد إن شاء الله. بارك الله فيكم. Hadith Nummer 301. 301. Bevor ich mit dem Hadith anfange, schaut mal. Wir haben gesagt, wenn man At-Tashahud macht, At-Tahiyyatu lillahi salawat tayyibatu, dann Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, dann اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال دان macht man Bittgebet او الله gib mir das او الله mach mir das und so weiter dann was macht man am Ende da muss man das Gebet jetzt abgeschlossen werden dann kommen wir zu Hadith 301 عن وائل بن حجر sagte ich habe mit dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gebetet der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat auf der rechten Seite gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und auf der linken Seite, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das ist bei Abu Dawud, dieses Hadith. Das heißt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und bitte nicht voreilig sein, nicht voreilig sein, sondern Geduld zeigen. Geduld. Weil manche, wenn sie hören, auch auf der linken Seite, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dann haben sie ein Problem. Deshalb werde ich das erklären jetzt. Auf jeden Fall, diese Überlieferung haben die Gelehrten diskutiert. Manche Gelehrten sagen, diese Überlieferung wäre schwach. Diese Überlieferung wäre schwach, sagen sie. Und manche von ihnen sagen, nicht das Ganze ist schwach, sondern Barakatuhu bei der linken Seite ist schwach. Das bedeutet, dass man sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakatuh auf der linken Seite wäre schwach. Oder überhaupt, Barakatuh rechts und links wäre schwach. Eigentlich, man kann das nicht so bestätigen. Weil es in manchen Überlieferungen klare, sage ich jetzt, Überlieferungsketten kommen oder zu bestätigen sind, dass der Prophet doch auf der rechten Seite Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gesagt hat. Erstens. Zweitens, barakallahu fikum, macht der Imam beim At-Taslim. At-Taslim, das bedeutet, dass man mit Begrüßung das Ende des Gebetes sozusagen bestätigt. Macht man rechts und links oder genug nur rechts, ohne links? Das ist auch ist in Ordnung. Aber das ist auch umstritten zwischen den Gelehrten. Ja. Die Malikiten zum Beispiel sagen, es ist genug nur einmal auf der rechten Seite, das ist kein Problem. Andere Gelehrten sagen doch, man soll rechts und links machen. Weil 15 von Sahaba, 15 Gefährten, die haben die Überlieferungen sozusagen uns vermittelt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. auf der rechten und auf der linken Seite Taslim gemacht hat. Und wir wissen, dass das Gebet das Gebet wird zu Ende geführt mit Taslim. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, das Gebet fängt dann mit Takbir und das endet mit Taslim. Also du musst Taslim machen. Aber ist das einmal auf der linken, auf der rechten Seite oder einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite? Wie macht man das genau? Wie macht man das genau? Und aufpassen hier, was ich auf Arabisch nicht gesagt habe, bei manchen Leuten gibt es kein Taslim. Zum Beispiel bei Shia, die machen kein Taslim im Gebet. Sondern anstatt Taslim, die schlagen dreimal auf ihre Oberschenkel. Und verschiedene Gruppen haben sie. Manche, beim Schlagen, meinen sie, Jibril alayhi salam hat Verrat begangen. Die beschimpfen Jibril, Gabriel. Andere Gefährten von unserem Propheten, bei diesen drei. Und die haben kein Taslim. Aber aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Deshalb, At-Taslim ist, dass man Taslim macht, das ist Pflicht. Und das ist Säule eigentlich im Gebet. Manche haben gesagt, nein. Und die haben eine Überlieferung von Ibn Umar geholt, dass man kein Taslim braucht. Aber diese Überlieferung ist mit Sicherheit schwach. Deshalb kann man das nicht als Beweis nehmen. Deshalb, barakallahu fikum, aufpassen. Wenn man Taslim macht im Gebet, dann gibt es verschiedene Arten, wie man Taslim macht. Und diese Arten sind wie folgt. أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجد غيرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. links up. Und, und aber, unter eine Bedingung. Dass man davon ausgeht, dass diese Überlieferung auf der linken Seite stimmt. Aber eigentlich, wallahu ta'ala ala alam, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Deshalb nehmen wir die andere Form. Und zwar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh auf der rechten Seite. Assalamu alaikum wa rahmatullah auf der linken. Das ist eine. Zweitens jetzt. Assalamu alaikum wa rahmatullah auf rechts. Assalamu alaikum wa rahmatullah links. Das sind zwei. Drittens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi rechts. Assalamu alaikum Assalamu alaikum links. Und dann viertens. Assalamu alaikum. Das bedeutet rechts. Nur eine. Und diese Überlieferung ist umstritten auch. Aber die Malikiten, die haben Al-Imam Malik und andere sagen, das geht. Auch bei Ahnaf gibt es diese Aussage, es gibt eine Überlieferung, die ist umstritten. Aber wenn man davon ausgeht, dass das in Ordnung ist, dann ist es, da kann man das machen. Wie macht man Taslim aber? Der Prophet hat das gemacht und die Sahaba haben uns erklärt, wie er das gemacht hat. Die haben gesagt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, als er Taslim gemacht hat, man könnte seine Wange sehen, als er sich gedreht hat. Das wird ein Taslim, du machst nicht nur so 45 Grad, sondern du machst wirklich wie 90 Grad, dass man hinter dir deine Wange sehen kann. Manche Leute, was machen manche Leute beim Taslim? Die schlagen erstmal den Kopf nach unten, dann rechts. Und die schlagen nochmal in der Mitte nach unten, dann links. Das ist nicht von der Sunna, diese Schlagen nach unten. Viele sagen, Assalamu alaikum. Und er bleibt so. Dann Assalamu alaikum. Der Prophet hat sowas nicht gemacht. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat klar, wie in Sahih Muslim, der Prophet Muhammad s.a.w. hat nach rechts gesagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, links. Ohne diese Kopfdrehung, wie manche machen, als ob sie Kreis machen wollen. Oder wie die anderen, bumm, erstmal, bam. Wallah, da bekommt man manchmal hier Halsschmerz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Und so ist das Gebet zu Ende. Das wird in diesen Unterrichten, barakallahu fikum, die wir schon gemacht haben, wir haben fast sage ich jetzt, die meisten Hadithe, die mit dem Gebet zu tun haben, erklärt. Das bedeutet, bei Tekbir, wie man das macht, bei Stehen, beim Ruku', beim Sujud, beim Tashahud, beim As-Sala ala Nabi, bei Bittgebete im Gebet, bei Taslim, so haben wir die ganzen zu Ende geführt. Und somit, barakallahu fikum, haben wir sozusagen jetzt das Gebet zu Ende geführt. Dann, was noch dazu kommt, es kommen noch acht Hadithe in diesem Kapitel, und zwar Barakallahu fikum. Erstens, was sagt man nach dem Gebet? Das bedeutet Erwähnungen nach dem Gebet. Und das werden wir inshallah in den anderen Unterrichten bi-Iznihi ta'ala erklären. Das wird bis zum nächsten Dienstag bi-Iznihi ta'ala. Morgen inshallah machen wir Sira-Unterricht. Morgen reden wir über die Geschichte von Prophet Muhammad s.a.w. weiter, weil ich am Freitag nicht da bin. Und vorigen Freitag haben wir auch kein Sira gemacht. Deshalb machen wir morgen inshallah Sira-Unterricht, bi-Ibnihi ta'ala, nachdem wir Koran-Unterricht machen. Das wird wir machen erstmal so ungefähr 15 Minuten, 20 Minuten Koran-Unterricht. Und dann bi-Ibnihi ta'ala, danach machen wir Sira-Unterricht. Und am Donnerstag machen wir weiter Aqida. Dann Freitag, Samstag, Sonntag, Montag eventuell bin ich nicht da. Ich bin drüben. investin. Investen, wo das Gute von dort kommt. Das Gute kommt von Westen und das Schlechte von Süden und das Gesegnete im Osten. طيب. Essen, Wuppertal, Düsseldorf. Essen, Wuppertal, Düsseldorf, Elsdorf, inshallah. Ich bin so in 5 oder 6 Moscheen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. طيب. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Wir machen so. Habt ihr Fragen zum Thema? Hier gibt es jemanden, der Fragen hat. عندكم في أحد عنده أسئلة على الموضوع؟ Ja. لا بأس ولكن الأفضل تلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو في رواية فيها قلب. في رواية فيها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وفتن المحيا والممات. ولكن قل كما تعلمنا أفضل. عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. نعم. Der Bruder sagt, kann man das mit Adab Jahannam, Adab al-Qabr umgekehrt machen? Es gibt eine Überlieferung, dass erstmal mit Adab al-Qabr, dann Adab Jahannam. Bei diesen 4 Wörtern, was man sagen muss im Gebet. Sagen muss, ha? هذه يجب عليك أن تقولها قبل في الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. هذا تقولها بارك الله فيك. طيب. Wo kann ich das nachvollziehen, den Ablauf für mich auf Deutsch? Welches? Mit Bittgebet. Welches Bittgebet? Allgemeines Bittgebet, wie ich es machen muss auf Deutsch. Das Bittgebet meine ich das allgemeine Bittgebet im Gebet. Jetzt zum Beispiel, du hast gesagt, التحيات لله والصلاة والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتن المحيا والممات ومن شر فتن المسيح الدجال أوكي دان. Hier kannst du Bittgebete machen, wie du willst. Aber diese Bittgebete, was ich jetzt gerade erwähnt habe, da sagst du das wie diesen. Ja, da sagst du nicht mehr auf Deutsch. Diese sagst du auf Arabisch, lernst du auf Arabisch. Aber das allgemeine Bittgebet, allgemeine Bittgebete kannst du auf Deutsch, wenn du das nicht auf Arabisch machen kannst. Na. Kann man diese vier auch? Diese 4 Gebete, die Gebete, kann man so bei Christen und Muslimen lernen? Natürlich, die sind alle da. Die sind alle. Gibt es diese Gebete in Husn und Muslim? Ja, es gibt diese Gebete in Husn und Muslim. Alles ist dort. Alles ist dort. Bitte, tfadal. Hey. أي وحدة تعملها صح. مرة تعمل هاي مرة. أنت ما بتسمعني أحيانا أنا في الصلاة بقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أحيانا بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تنوع مرة تعمل هاد مرة تعمل هاد مرة تعمل هاد تقول إذا فيلشي أرت فون التسليم إستي بستي دوك alle sind in Ordnung du kannst aber ab und zu das machen das machen das machen das machen es ist kein Problem hier نعم في الدعاء الفاضل هل يكون في صلاة السنة كذلك ولا إلا صلاة الوجه؟ بالاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعد التشهد قولوا إذا تشهد أحدكم في الصلاة بعد فقولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وكذا نعم إذا تشهد أحدهم فليستعذ بالله من 4 ويقول الآن معنى دعاء إيه؟ يجوز واحد يأخذ من القرآن يعني في دعاء من القرآن يأخذ ويقول في الصلاة؟ لا مو بالدعاء لا لا يقول نفس الدعاء وإنما يغير كلمة أو كلمتين يجوز واحد يقول اللهم آتني في الدنيا حسنة قل شغلة ثانية فهم؟ يعني بدل ما تقول اللهم آتني في الدنيا حسنة قل مثلا يا ربي يا ربي ايه مثلا قل اللهم لا لا لا لا لا يتلى قرآن في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس. بارك الله فيكم. ام جبيت darf man kein in als Bittgebet in Ruku, in Sujud und im Sitzen darf man kein Koran rezitieren als Bittgebet. Aber wenn du ein Bittgebet vom Koran nehmen willst, dann änderst du ein Wort. Zum Beispiel, da steht Rabbana, sag Allahumma. Nur dieses Wort, wenn du das geändert hast, dann kein Problem. Du kannst das sagen. Zum Beispiel im Koran steht Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana. Anstatt Rabbana la tuakhidna in nasina au akhtana, du kannst was anderes sagen. Hey, kannst nur ein Wort ändern. Kein Problem. Weil der Prophet das gemacht hat. Subhanak Allahumma wa bihamdika Allahumma khfirli. Au Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma khfirli. طيب. خير ان شاء الله. Die Brüder und Schwestern im Internet haben Fragen zum Thema. Ja. Ich bin in Düsseldorf, inshallah, einmal am Samstag und einmal am Sonntag. Aber wann, ich weiß nicht, weil mein Kalender die Guten, Gütigen, die Gerechten, die vier Verfassung und Gerechtigkeit im Staat arbeiten, alles mitgenommen haben. Deshalb habe ich keinen Kalender mehr. Ich weiß nicht, meine Termine sind nicht mehr. Also das heißt, deine Termine, die haben jetzt im Visier. Ha? Deine Termine, die haben jetzt im Visier. Ja, ja, alles wissen Sie schon. Sowieso alles wissen Sie. Ja, genau. Freitag bin ich in Wuppertal, Samstag bin ich in denke ich, in Wuppertal oder Düsseldorf und Essen. Und Sonntag bin ich auch in Essen, Düsseldorf und Wuppertal und vielleicht Montag in Elsdorf. Ich weiß nicht genau, aber das kann ich euch morgen oder übermorgen sagen, inshallah. Allahu alam. Eure Telefonnummer sind alle jetzt dort. Ja, die haben sich entschuldigt. Schon. Ich hab. Die Brüder und Schwestern im Internet, habt ihr Fragen? Dann tippt ihr eine 7. Habt ihr Fragen? Dann tippt ihr eine 7. Wer eine Frage hat, tippt eine 7. Schnell bitte. Ja, auch allgemeine. Ja, auch allgemeine. طيب خير ان شاء الله. Wir beten jetzt und wenn ihr Fragen habt, dann schickt eure Fragen an die Admin. Schickt eure Fragen an die Admin, inshallah. طيب خير ان شاء الله. من كان من اول درس يرجع اذن؟ 1 2 3 4 5 ما كان من اول درس. من اول درس. كم 1 2 5 يلا من 1 ل 5 تفضل. Ich wollte viel sagen. Und ich wollte auf Arabisch sagen. Tabkhair, inshallah. Wir beten jetzt. Wir beten Isha-Gebet, inshallah. Nach dem Gebet, wenn ihr Fragen habt, dann schickt eure Fragen an die Admin. Und dann werde ich ein paar Fragen beantworten. Aber nicht so schwere Fragen, ja? الآن كم؟ آين مخ آين